99 Pfefferkuchen möchte Justus gern versuchen, weil sie schwer im Magen liegen, muss Bob statt ihm ins Weltall fliegen. 99 Pfirsichsäfte verleihen Bitterbärenkräfte, doch Gangster kann er keine schnappen, alle gehen ihm durch die Lappen. Rocky Pizzas über allen Dächern Nizzas aßen die drei Fragezeichen. Die Rechnung durfte Hitch begleichen. 99 Fragezeichen Hefte möchte Bob vergleichen. Nur für Jung mit Taubenei muss er in die Bücherei. Duschgel sind Mathilda, doch viel zu viel. Titus sagt sie zu ihrem Mann, kauf so einen Schock nicht an. 99 Tubenpasta, Ballenpad und Kent vom Laster. Schnell ist Mr. Baron da, verkauft sein Creme nach Omega. Verkalkte Boxen zum Preis von 100 Gramm zum Koksen stellt Sebastian vor sich hin, doch Golden Tickets sind nicht drin. 99 schwarze Socken sollten Bob zu Leslie locken, doch Bob, der kam bei ihr nie an, so durfte er wieder nicht ran.